Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge schnitten zwei oder drei Palästinenser ein Loch in den Zaun von Adora, einer Siedlung im Süden des Westjordanlandes. Dann zogen sie von Haus zu Haus und eröffneten das Feuer. In dem ersten Haus, in das sie eindrangen, erschossen sie ein Ehepaar im Schlaf. Im zweiten Haus feuerten sie auf eine Mutter und ihre Kinder. Dann zogen sie wild um sich schießend weiter. Es gab heftige Schusswechsel mit herbeigeeilten israelischen Soldaten. Schließlich verlor sich die Spur der Täter. Auch eine groß angelegte Suchaktion mit Unterstützung von Hubschraubern hatte keinen Erfolg. Die Bilanz des Überfalls: 4 Tote, darunter ein Kind, und 7 Verletzte. Zunächst hatten die Behörden 5 Tote und 14 Verletzte gemeldet. Mehr als 200.000 Israelis leben mittlerweile als Siedler in den besetzten Palästinensergebieten. Dorthin gezogen sind sie aus freien Stücken und mit jeder erdenklichen Unterstützung des Staates. Diese Menschen effektiv zu schützen vor dem Zorn ihrer palästinensischen Nachbarn, die machtlos zusehen müssen, wie ihnen immer mehr Land weggenommen wird, ein Schutz dagegen ist offenbar schlicht unmöglich. Bei den Palästinensern gelten Überfälle auf Siedler und Soldaten schon lange als legitime Mittel des Widerstands gegen die seit 35 Jahren andauernde Besatzung. Die israelische Regierung machte Palästinenserführer Arafat für den Überfall auf die Siedlung Adora verantwortlich. Arafat stehe an der Spitze einer Terrorpyramide, sagte ein Regierungssprecher. Beschlagnahmte Unterlagen und Aussagen von festgenommenen Verdächtigten belegten, dass sowohl der Palästinenserführer selbst als auch die Autonomiebehörde in terroristische Taten verstrickt seien. Während der sogenannten Operationsschutzschild, einer groß angelegten Militäraktion, hatte Israel viele selbstverwaltete palästinensische Städte und Dörfer wieder besetzt. Das erklärte Ziel: die Zerstörung dessen, was Israel die Infrastruktur des palästinensischen Terrorismus nennt. Zwar hatte man Hebron nicht wieder besetzt, allerdings waren Truppen immer wieder für kurze Zeit in die Stadt und in umliegende Dörfer eingerückt und hatten sie nach mutmaßlichen Gewalttätern durchkämmt. Die bislang letzte dieser Aktionen in Hebron fand vor 2 Tagen statt. Im Gazastreifen erschossen israelische Soldaten einen Palästinenser offenbar bei einem Versuch, dort in eine Siedlung einzudringen. Im Streit zwischen Israel und den Vereinten Nationen um die Jenin-Findungskommission zeichnet sich ein Kompromiss ab. Ein Sprecher der UNO sagte in New York, die Kommission werde nun am Sonntagabend im Nahen Osten eintreffen, einen Tag später als geplant. Damit habe Generalsekretär Annan der israelischen Bitte um Verschiebung entsprochen. Die israelische Regierung will zuvor noch formell über die Kommission entscheiden. Wie von Israel gewünscht, wurde die UN-Delegation um 2 Polizeibeamte erweitert. Carsten Kühntop aus Tel Aviv. Wenn wir jetzt nochmal nach Baden-Württemberg blicken, schließt sich ein Kreis. Das Musterländle feiert seinen 50. Geburtstag, aber die Menschen bei den Festakten sind in Gedanken da, wo auch diese Sendung begonnen hat, in Erfurt. Jürgen Schmitz. Keine Jubelfanfaren, sondern gedämpfte Molltöne gab es zu Beginn des Festtages. Deutschlandfunk, der Blick in die Wochenpresse. Redakteurin am Mikrofon Christina Janssen. Guten Abend. Nun ist es also ausgemachte Sache, die Termine stehen. Gerhard Schröder und Edmund Stoiber treten zum Rededuell vor die Kameras. Doch längst hat der Zweikampf begonnen. Schräuber gegen Schröder. Titelt etwa die Zeit. Der Rheinische Merkur wähnt Stoiber im Vorteil. Simon Häuser dagegen prophezeit dem Unionskandidaten in der Zürcher Weltwoche den Persönlichkeitsverlust. Edmund Stoiber drohe, zum Mann ohne Eigenschaften zu werden. Der ehemals kernige bayerische Ministerpräsident, der sich früher die Attribute blondes Fallbeil und Linkenfresser nicht ohne Stolz anheften ließ, wirkt heute handzahm. Bei seinen Auftritten im Osten der Republik scheint ihm sein vermeintlich unerschütterliches Selbstvertrauen abhanden zu kommen. Die Furcht, als arroganter Wessi schlimmer als besserwisserischer Bayer zu wirken, begleitet Stoiber auf Schritt und Tritt. Auch im Westen wird nach dem Wadenbeißer von einst erfolglos gefahndet. Der voralpine Terminator mutiert vor lauter Angst, als rechter Scharfmacher abgestempelt zu werden, zum überkorrekten Blässling. Stoiber versuche sogar, seinen SPD-Konkurrenten links zu überholen. Der Unionskandidat, ein Schröder-Klon? Da kann nur noch einer helfen, meint Häuser, Schröder selbst. Und das tue er auch. Statt sich angesichts des schwächelnden Gegenkandidaten in der Tugend des Aussitzens zu üben, prescht Schröder immer häufiger aktionistisch vor. Nach dem Gezeter um den drohenden blauen Brief aus Brüssel und der Jahrhundertschnapsidee, die millionenschweren Gehälter der Bundesliga-Kicker durch eine Bürgschaft des Staates abzusichern, will der Kanzler nun erreichen, dass die Behauptung, er färbe sich die Haare, gerichtlich verboten wird. Eines ist sicher: nie wirkte der Kandidat aus Bayern echter als in dieser Episode. Zumindest den Verdacht, er färbe sich die Haare, könnte Edmund Stoiber glaubhaft von sich weisen. Weniger ironisch wertet Matthias Giert im Rheinischen Merkur die Lage des Unionskandidaten. Nach dem Debakel der SPD in Sachsen-Anhalt sieht er Edmund Stoiber klar im Aufwind. Die Wähler werden sich von Personenkult und Schönheitskonkurrenzen nicht aufs Glatteis führen lassen. Sie suchen Kompetenz. Wollen CDU und CSU im September siegen, müssen sie am Ausbau ihres Kompetenzvorsprungs arbeiten. Die Voraussetzungen sind günstig. Arbeitsmarkt, innere Sicherheit, Zuwanderung. Auf maßgeblichen Politikfeldern trauen die Deutschen der Union mehr zu als Rot-Grün. Und ein weiteres Dilemma habe die Wahl in Sachsen-Anhalt der SPD beschert, glaubt Matthias Giert. Die Koalitionsoptionen schrumpfen. Schröder sitzt dabei in einer selbstgezimmerten Falle. Denn der Blick auf die sachsen-anhaltinischen Wählerbewegungen zeigt, dass er im Bundestagswahlkampf die PDS frontal angehen müsste. Ihre Geister aber hat er gerade erst im rot-roten Berliner Rathausbündnis erneut aus der Flasche gelassen. Bleiben die Grünen. Ob sie nach den Bundestagswahlen wenigstens noch als Mehrheitsbeschaffer taugen, ist allerdings fraglich. Und für wen sich am Ende die FDP entscheiden würde, ebenso. Für die beiden großen Volksparteien kommt es deshalb mehr denn je darauf an, stärkste Kraft zu werden. Dies zu erreichen, wird am Ende Person hin, Kompetenz her, maßgeblich von der Volksstimmung im September abhängen. Urnengänge leiden in Deutschland ja seit langem schon an einer Entpolitisierung der Entscheidungsmotive. Siegreich ist, wer Sympathie und Kompetenz vorzugeben versteht. Tatsächlich haben, muss er sie nicht. Auch die Zeit befasst sich mit dem Duell Schröder-Stoiber. Matthias Geis und Gunter Hoffmann machen die programmatische Schwäche eher auf Seiten der Union aus. Das Problem, sich von der Politik einer moderaten, rot-grünen Koalition grundsätzlich abzuheben, hat die Union während der gesamten Legislaturperiode nicht zu lösen vermocht. Genau darin lag ja für einige der Reiz eines kantigen Kanzlerkandidaten, der die erzwungene Nähe im Programmatischen mit schneidigem Habitus hätte konterkarieren sollen. Nun kommt der Kandidat so schneidig nicht daher, hat aber auch auf dem von ihm bevorzugten Feld der Inhalte im Grunde nur das Schrödersche Versprechen von vor 4 Jahren parat. Wie Simon Häusser in der Weltwoche sehen auch die beiden Zeitredakteure die Gefahr, dass Stoiber sich selbst zu einer Schröder-Kopie degradiert. Moderat, in jedem Sinne, so präsentiert sich der Herausforderer. Das wirkt dann aber, Ironie der Geschichte, fast wie eine Variante des Amtierenden, nur eben nicht ganz so kommunikativ. Die Wahlen in Sachsen-Anhalt waren ein Zeichen für Deutschland, die in Frankreich eines für ganz Europa. Europäer hört die Signale, mahnt denn auch Michael Mertes im Rheinischen Merkur. Er zieht aus dem Erfolg des Rechtspopulisten Le Pen im ersten Durchgang der französischen Präsidentschaftswahlen 3 Schlüsse. Erstens, die These von einem sozialdemokratischen Zeitalter Europas, das Rudolf Scharping 1998 prophezeite, ist nicht mehr haltbar. Zweitens, das gute Abschneiden Le Pens beweist den dringenden Reformbedarf der EU. Denn die Intransparenz europäischer Entscheidungen bereitet vielen Menschen Unbehagen und ebnet Populisten den Weg. Drittens, Paris ist im Augenblick so stark mit sich selbst beschäftigt, dass von dort große Impulse für den Fortgang des europäischen Einigungswerks nicht zu erwarten sind. Das gilt aber auch für Berlin. Am Niedergang der deutsch-französischen Sonderbeziehungen in den vergangenen Jahren sind beide Seiten schuld. Der chaotische Gipfel von Nizza hat gezeigt, wie sehr diese Entwicklung Europa insgesamt schadet. Bis zur Wahl der französischen Nationalversammlung im Juni und der Bundestagswahl im September wird sich an diesem unerfreulichen Zustand nichts Grundlegendes ändern. Doch danach ist es für Frankreich und Deutschland höchste Zeit, ihre bewährte Partnerschaft für Europa zu erneuern. Auch Roland Siegloff erörtert das Phänomen Le Pen im europäischen Kontext. Das Ergebnis vom vergangenen Sonntag setzt eine Reihe rechtspopulistischer Wahlerfolge in Österreich, Italien und Dänemark fort. Dort sitzen inzwischen Politiker an den Hebeln der Macht, die offen fremdenfeindliches Gedankengut verbreiten und dadurch die Europäische Union in eine schwierige Lage bringen. So Siegloffs Analyse in der Jüdischen Allgemeinen. Er macht einen deutlichen Rechtsruck in der Europäischen Union aus. Nach Frankreich zeichneten sich schon weitere Konflikte ab. Die relativ liberalen Vorschläge der EU-Kommission in der Asyl- und Ausländerpolitik etwa gingen selbst Deutschlands sozialdemokratischem Innenminister Otto Schily zu weit. Und mit Dänemark übernimmt im zweiten Halbjahr 2002 ein Land die EU-Präsidentschaft, dessen neue Regierung die Wahlen im Dezember mit unverblümten Ankündigungen einer schärferen Ausländerpolitik klar gewann. Diese Pläne setzt die rechtsliberale Koalition seither auch tatkräftig um, unterstützt von ihren Mehrheitsbeschaffern, der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei. Auf europäischer Ebene regte sich dagegen bisher kein Protest, der mit der früheren Aufregung in Sachen Österreich vergleichbar wäre. Und wie geht es in Frankreich weiter? Was bedeutet der Erfolg Le Pens für Deutschlands wichtigstes Partnerland? Hans-Peter Born bewertet das von vielen als Fiasko wahrgenommene Wahlereignis weniger dramatisch. Jean-Marie Le Pens Triumph ist ein heilsames Gewitter für Frankreichs abgehobene Politikerelite. So seine These in der Weltwoche. Eine Tragödie für Frankreich? Steht der Neofaschismus vor der Tür? Mitnichten. Die überhebliche Kaste, die Frankreich regiert, hat eine schallende Ohrfeige erhalten, was man nicht ohne Schadenfreude registriert. Amtsinhaber Chirac und Premierminister Jospin, Angehörige einer arroganten Elite von Technokraten, hätten den Blick für die Sorgen und Nöte der Menschen verloren. So begründet Hans-Peter Born den Wahlausgang. Sie sind es gewohnt, Probleme unter sich zu lösen. Die Meinung des tumben, primitiven Volkes interessiert sie nicht. So war es schon immer. Chiracs Weigerung, sich einer Debatte mit Le Pen zu stellen, mag aus ehrbaren Gründen erfolgt sein. Von demokratischer Achtung für die 4,8 Millionen, die ihre Stimme dem Demagogen gegeben haben, zeugt sie nicht. Und das lapidare Fazit? Ändern wird sich trotzdem nichts. Was sich zweifellos ändert und verschärft, sind die Herausforderungen, vor die uns die Biowissenschaften stellen. In dieser Woche hat der Bundestag das Gesetz zum Import embryonaler Stammzellen verabschiedet. Doch die Skepsis gegenüber dem gentechnischen Fortschritt ist, gerade in Deutschland, groß und sie findet stets neue Nahrung. Moralischer Hörsturz, taube Kinder auf Bestellung, titelt Michael Naumann in der Zeit. Zwei gehörlose lesbische Amerikanerinnen haben sich zur künstlichen Befruchtung mit dem Samen eines ebenfalls tauben Spenders entschieden. Zwei Kinder kamen zur Welt, wie gewünscht, ohne Gehör. Für ihre Eltern ist Taubheit keine Behinderung, sondern Teil einer besonderen Kultur, ihrer eigenen. Normaler Nachwuchs hätte nur gestört. Demnächst ein blindes Kind für blinde Eltern. Michael Naumann sieht hier den Paradefall von missbräuchlicher genetischer Selektion. Mit der Abschaffung von Schicksal, dank wissenschaftstechnischer Mittel, werden sehr alte ethische Grenzen fallen. Mit dem gleichen Egoismus könnte das nächste Ehepaar, dem absehbaren Stand der Forschung folgend, ein elitäres persönliches Züchtungsprogramm, das erste Kind bitte blond, musikalisch und langbeinig in Auftrag geben. Auch der geklonte Mensch ist nicht mehr auszuschließen. Die Dämme brechen.